Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 152, an Schiller. Nachdem uns die Redoute eine Nacht weggenommen und wir ziemlich spät aufgestanden sind, will ich, um das angekommene Paket nicht aufzuhalten, nur mit wenig Worten anzeigen, dass die Horen in ihrem neuen Gewande und etwas modernerm Putze, der sie recht gut kleidet, nebst dem beiliegenden Gelde bei mir angekommen sind. Die Elegien hoff ich auf den Sonnabend, wenngleich nicht abgeschrieben, zu schicken und denke den Montag darauf selbst zu kommen, wo wir denn unsere Zustände und Plane durchdenken und durchsprechen werden. Leben Sie recht wohl, den Beschluss der Abhandlung über die naiven und sentimentalischen Dichter und Menschen habe ich mit großem Vergnügen wieder gelesen. Auch höre ich von auswärts, dass die ersten Abschnitte sehr gut aufgenommen sind. Es kommt nur jetzt darauf an, immer dieselbe Stelle zu treffen, und die Wirkung wird wohl nicht ausbleiben. Weimar, den 10. Februar 1796. G. Die Bordüren, hoff ich, werden Ihnen gefallen, nur muß man Acht haben, dass sie nicht falsch aufgeklebt werden. Sie haben zweierlei Lichtseiten, um sie rechts und links gegen die Fenster wenden zu können. Auch ist zu bemerken, dass die Bouquets fallen. Die Leute geben nicht immer Acht auf diese Hauptpunkte. Sie haben mir in meinem Hause eine solche Bordüre ganz falsch aufgeklebt, deswegen ich dieses zur Warnung melde. Ich will das Paket auch von hier frankieren und den Betrag zusammen notieren.